Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Er ist geboren, es singen die Engel, Botschaft für jeden, Jesus ist da. Freude über Freude, mit den Hirten ihn zu sehen, Wunder der Weihnacht für Menschen geschehen. Jesus ist da, für uns geboren, er kam für uns in die Welt. Er ist geboren für Arme und Reiche, all dieses sagt uns, wie sehr Gott uns liebt. Freude über Freude, wer den Weg zur Krippe geht und wer das Wunder der Weihnacht versteht. Jesus ist da für uns geboren, er kam für uns in die Welt. Jesus ist da.